Die Zusammenkünfte zum Tag der Sonne gab es in Kuba, Laos, Myanmar und Südafrika. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern und die außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DIVJK und die Mitglieder der Botschaften teil. Auf den Zusammenkünften hoben die Redner hervor, dass Präsident Kim Il-sung, der alles für das Aufblühen und Gedeihen des Landes und das Glück des Volkes eingesetzt und große Verdienste um die Verwirklichung der Souveränität in der Welt geleistet habe, im Herzen der fortschrittlichen Menschen ewig lebe. Auf der Veranstaltung in Südafrika wurde eine Glückwunschadresse an Genossen Kim Jong-un angenommen.